haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Sturmwarnung. Ein Herbststurm hatte unzählige morsche Äste von den Bäumen auf die Erde befördert. Mein Slalomlauf auf dem Trottoir wurde zusätzlich behindert durch Passanten, die einen Schirm aufgespannt hatten, obwohl es kaum regnete. Herr Ambühl war der Besitzer eines Fahrradladens, der sich auf E-Bikes spezialisiert hatte. Das sind die neuesten Modelle. Das wäre doch auch was für Sie. Ja. Mit so einem Fahrrad kommen Sie in der Stadt überall hin und meist sogar schneller als mit dem Auto. Die Dinger kosten ein Vermögen. Und die Technik soll noch nicht ausgereift sein. Es gab Kinderkrankheiten, aber mittlerweile ist die Elektronik sehr zuverlässig, wenn Sie sich für ein qualitativ hochwertiges Bike entscheiden. Das hängt unter anderem davon ab, wie lange ich für Sie arbeiten soll. Sie sagten am Telefon, dass Sie Ihren jüngeren Bruder vermissen. Ja, er ist von einer Bergwanderung nicht zurückgekehrt. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. War er allein unterwegs? Nein, zusammen mit zwei Frauen, Kim Ehrlicher und Nadine Dicker. Die drei wurden von einem Unwetter überrascht und haben in einer Hütte Zuflucht gefunden. Die beiden Frauen behaupten, dass Franz nachts aus der Hütte ging und nicht mehr zurückkam. Sie glauben, dass die Frauen nicht die Wahrheit sagen? Es sieht Franz nicht ähnlich, so zu handeln. Er war immer sehr vorsichtig und hatte die Nacht abgewartet. Gab es zwischen den drei Spannungen? Die beiden Frauen bestreiten das. Weshalb sollte er nachts die Hütte verlassen? Das ist die entscheidende Frage. Es gibt darauf keine vernünftige Antwort. Wie lange ist das jetzt her? 2 Wochen. Kein Lebenszeichen seither? Nein. Und ich mache mir auch keine Illusionen. Franz ist mit großer Wahrscheinlichkeit tot. Wurde nach ihm gesucht? Ja, aber ergebnislos. Was genau soll ich für Sie herausfinden? Was in der Nacht tatsächlich geschehen ist. Ich habe mit den beiden Frauen gesprochen. Was sie sagen, klingt wie abgesprochen. Wie gut kannten sich die drei? Sehr gut. Kim war fast ein Jahr mit Franz zusammen und Nadine ist Kims beste Freundin. Die Berge waren ihr gemeinsames Hobby. Keine extremen Sachen. Sie sind nicht geklettert. Weshalb sollten die beiden Frauen lügen? Das sollen sie herausfinden. Und wenn ich nichts herausfinde? Dann bezahle ich ihnen nur die Hälfte des Honorars. Das ist nicht statthaft. Ich möchte Resultate sehen. Kim Ehrlicher ist Studentin, Nadine Dicker arbeitet bei einem Zeitungsverlag. Fangen Sie mit der Studentin an. Hier sind die Adressen. Er reichte mir einen Ausdruck, auf dem neben den Adressen auch Fotos der beiden Frauen zusammen mit dem verschollenen Franz Ambühl zu sehen waren, sowie eine Karte der Gegend, in der die drei unterwegs gewesen waren. Kim Ehrlicher lebte mit einer anderen Studentin in einer winzigen Wohnung mitten in der Stadt. Ein Privatdetektiv? Ja. Ist das tatsächlich ein Beruf, von dem man leben kann? Das habe ich nicht behauptet. Sind Sie angestellt bei einer Versicherung vielleicht? Ich kann Ihnen versichern, dass ich selbstständig bin. Und Sie suchen nach Franz? Ich suche nach der Wahrheit. Wer bezahlt Sie? Das ist ein Betriebsgeheimnis. Sagen Sie Ihrem Auftraggeber, dass er Ihre Zeit und sein Geld verschwendet. Was ist in jener Nacht in der Hütte geschehen? Wir haben geschlafen. Wir waren vollkommen erledigt und durchnässt. Franz muss irgendwann aufgestanden und aus der Hütte gegangen sein. Wir haben am Morgen nach ihm gesucht. Haben Sie die Rettungsflugwacht verständigt? Na klar, aber die konnten erst am Nachmittag losfliegen. Es war weiterhin stürmisch. Weshalb sollte Franz mitten in der Nacht die Hütte verlassen? Keine Ahnung. Vielleicht hat er etwas gehört oder er ging einfach nachschauen, wie es draußen aussah. Ist das normal, dass man mitten in der Nacht rausgeht und nachschaut? Was ist schon normal, wenn man in einer Hütte in den Bergen friert? Normal wäre es, den Morgen abzuwarten. Franz ging nach draußen. Mehr weiß ich nicht. Sie waren fast ein Jahr mit ihm zusammen. Ja, das ist kein Geheimnis. Woran scheiterte die Beziehung? Am Alltag. Wir haben beide gemerkt, dass es nicht funzt. Aber Sie sind trotzdem zusammen in die Berge. Klar, wir hatten kein Problem damit. Und Ihre Freundin Nadine, hatte die ein Problem damit? Wieso sollte sie? Ist es sein Bruder, der sie bezahlt? Ich habe gleich gespürt, dass er uns nicht glaubt. Weshalb kann er uns nicht einfach in Ruhe lassen? Wir machen uns doch auch Vorwürfe. Aber was hätten wir tun sollen? Es war ein Unglück. Es ist einfach geschehen. Da es noch gut 2 Stunden dauerte, bis Frau Dicker zurück von der Arbeit war, verschwendete ich Zeit, indem ich ins Polizeipräsidium fuhr und mich nach dem Verschollenen erkundigte. Es dauerte unendlich lange, bis ich eine Auskunft erhielt. Na, Maloney, suchen Sie jetzt schon nach Verschollenen? Hier steht, dass Franz Ambühl in den Bergen spurlos verschwunden ist. Ziemlich sicher abgestürzt. Und auch noch tot. Verschwunden ist er, aber tot erst, wenn man die Leiche gefunden hat. Das ist ein seltsames Verständnis von Leben und Tod, Maloney. Entweder man lebt oder man ist tot. Oder man ist Polizist. Sie sind doch eines dieser seltsamen Wesen aus dem Zwischenreich, das weder arbeitet noch tot ist. Verschollen bedeutet, dass es keine Leiche gibt, aber man davon ausgehen muss, dass die Person nicht mehr lebt. Wer einfach nur verschwindet, ist nicht verschollen. Wer aber von einer Expedition aus dem Dschungel nicht zurückkehrt, ist verschollen. Und die Beamten, die in den Archiven verschwinden, gelten die auch als verschollen? Der Mann ist in einer stürmischen Nacht losmarschiert. Es war stockfinster, es regnete und ein heftiger Wind wehte. Das war verantwortungslos. Aber junge Menschen mögen so etwas. Das ist wie in einem Wings mit dem Berg runterzufliegen. Es geht um das Adrenalin, Maloney. Früher hatten die Leute in ihrem Alltag genügend Adrenalinschübe wegen wilder Tiere, Unwetter oder Stammeskriegen. Heute vegetieren die Leute in ihren Büros dahin und suchen am Wochenende den Nervenkitzel. Ich habe ein Buch gelesen. Bücher sollen auch voller Adrenalin sein. Sie sollten sich zurückhalten. Ein spannender Roman kann tatsächlich zu einem Adrenalinschub führen. Aber den meisten Leuten ist das zu wenig. Wir leben in einer Welt die extremen Gegensätze. Die einen riskieren ihr Leben und die anderen machen Yoga. Und die Dritten schauen fern. Eigentlich müsste ich Ihnen jetzt eine Rechnung stellen, Maloney. Eine Rechnung für den Blödsinn, den Sie verzapfen? Das ist kein Blödsinn, Maloney. Ich habe den Durchblick. Ich weiß sogar, dass Sie für Franz Ambühls Bruder arbeiten. Steht das auch in Ihrem Computer? Herr Ambühl hat sich fast täglich darüber beschwert, dass man dem Verschwinden seines Bruders nicht gebührend nachforscht oder so ähnlich. Er hat uns mit sämtlichen Bundesräten, dem Bund der Steuerzahler und mindestens 75 Anwälten gedroht. Und was bleibt davon am Ende übrig? Ein Maloney, der nichts Besseres zu tun hat. Wie erwartet verstrich 1 Stunde, ohne dass ich etwas Neues erfahren hätte. Aber nach einem kurzen Stopp in einer Imbissbude war die Zeit da, um Frau Dicker zu besuchen. Sie wohnte in einer hübschen Altbauwohnung. Weniger hübsch waren die Berge von Büchern, die überall herumstanden. Ja, die sollte ich alle in die Verbrennung bringen. Bücher sollte man nicht verbrennen. Man kann sie auch als Wärmedämmung nutzen. Wie viel sind es denn? Es sind genau 489 Exemplare. Oh. Der Weg zu innerer Reinheit. Ja. Geschrieben hat es meine Mutter. Naja, ein Verlag hat sie nicht gefunden. Deshalb habe ich es für sie verlegt. Das sieht man ja. 500 Stück habe ich drucken lassen. Wo sind die restlichen 11 verlegten Exemplare? Naja, die habe ich an Bekannte meiner Mutter verschenkt. Ich wüsste einen Abnehmer im Polizeipräsidium. Ja? Er liest alles, verdaut alles und spuckt es umgehend wieder aus. Das Buch ist schrecklich. Ja, aber was tut man nicht alles für seine Mutter? Genauso wie für einen Freund. Und deshalb bin ich hier. Ja, das mit Franz ist schrecklich. Ich kann es immer noch nicht verstehen. Weshalb sind Sie überhaupt losmarschiert? Heute sind die Wetterprognosen doch ziemlich präzise. Ja, wir mochten es, wenn es ein wenig stürmte. Vor allem Franz fand das cool. Aber dass es so heftig wurde, hat er auch nicht vorausgesehen. Sie schliefen, als er die Hütte verließ. Ja, Kim und ich hatten uns eng aneinander geschmiegt, denn es war ziemlich kalt. Franz saß nur da, als würde er darauf warten, dass sich der Sturm legt. Aber es war schon dunkel. Ich bin irgendwann aufgewacht und da habe ich bemerkt, dass er weg ist. Was hatte er dabei, als er aufbrach? Nur seinen Rucksack. Ich weiß nicht, was mit ihm los war, aber ich hatte schon den ganzen Tag das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Er war viel ruhiger als sonst. Manchmal denke ich, er wollte es so. Er hat auf diesen Sturm gewartet. Eine seltsame Art, Selbstmord zu begehen. Ich finde keine andere Erklärung, aber vielleicht gibt es auch keine. Manchmal tun wir Dinge, die für andere völlig unerklärlich sind. Sie schaute nachdenklich auf die Bücherstapel, griff sich eines und schlug es auf einer zufälligen Seite auf. Was sie daraus vorlas, war schlimmer als das, was ich befürchtet hatte. Auf der Flucht lief ich beinahe in einen Mann, der mir bekannt vorkam. Es handelte sich um einen jungen Kollegen aus Deutschland. Offenbar blieb mir in diesem Fall nichts erspart. Ich versuchte, meinem Kollegen auszuweichen und mich unsichtbar zu machen, was leider misslang. Er schlug mir eine Hand auf die Schulter, es tat höllisch weh. Ich fragte ihn, in welchem Auftrag er mich beschattete. Ich soll Sie beschatten und wer bezahlt mich dafür? Niemand. Es war eine Frage. Weil Sie hier blöd rumstehen. Ich stehe nicht blöd rum, ich ermittle. Dann ermitteln Sie weiter und lassen mich in Ruhe. Sie waren oben bei Frau Dicker. Weshalb interessieren Sie sich für Frau Dicker? Ich suche einen Mann, der seit einer Woche vermisst wird. Franz Ambühl? Moment. Nein, so heißt er nicht. Er heißt Federico Spalletti. Das klingt italienisch. Er ist Schweizer und er ist spurlos verschwunden. Moment mal, sagten Sie Ambühl? Ja, das ist ein typischer Schweizer Name. Den suche ich auch. Sie suchen nach zwei vermissten Personen. Nein, Spalletti wird vermisst und Ambühl ist sein Geschäftspartner. Franz Ambühl. Das könnte hinhauen. Ich habe seine Adresse. Lerchenweg. Da wohnte Franz Ambühl. Jetzt wohnt er nicht mehr da? Er gilt als verschollen. Ja, was denn jetzt? Verschollen oder verschwunden? Beides. Geht das? Muss das nicht entweder oder sein? Frau Dicker war die Ex-Freundin von Spalletti? Benötigen Sie jede Information doppelt? Franz Ambühl war früher mit Kim Ehrlicher zusammen. Meinetwegen kann er auch mit Boris Becker zusammen gewesen sein. Das ist unwahrscheinlich. Das war nur ein Beispiel. Aber kein gutes. Was soll das, Maloney? Wir beide sollten zusammenarbeiten. Das sollten wir nicht. Sie gehen mir auf den Wecker. Gut, ich verziehe mich. Geben Sie mir einen Hunderter. Ich gebe Ihnen gleich Saures. Sehe ich aus wie ein Halloween-Monster? Sie sehen noch viel schlimmer aus. Ich sehe schon. Sie stehen unter Druck. Das ist ganz normal in Ihrem Alter. Sie spüren die junge Konkurrenz. Leuten wie mir gehört die Zukunft. Mir gehört die Gegenwart. Gehen Sie nach Hause und warten Sie, bis die Zukunft an Ihre Tür klopft. Ich werde diesen Spalletti finden. Ja. Und wenn ich dabei etwas über diesen Ambühl erfahre, dann kostet sie die Information mehr als ein Hunderter. Ich winkte ab, drehte mich um und ging. Mein Klient war auch abends in seinem Fahrradladen. Er hörte aufmerksam zu und schüttelte dabei mehrmals den Kopf. Spalletti ist ebenfalls verschwunden? Das wusste ich nicht. Haben Sie sich nicht mit ihm über Ihren Bruder unterhalten? Mit Spalletti will ich nichts zu tun haben. Das ist ein durch und durch undurchsichtiger Kerl. Wenn Sie mich fragen, ein Ganove. Der mit Ihrem Bruder zusammenarbeitete. Was waren denn das für Geschäfte? Ergänzungsnahrung für Sportler. Sie wissen schon, für Leute, die ihre Muskeln vergrößern wollen. Haben die beiden auch mit Spritzen und Tabletten gehandelt? Das bleibt unter uns, Maloney. Ja. Spalletti hat auch Aufputschmittel importiert. Könnte es sein, dass die beiden gemeinsam untergetaucht sind? Sagten Sie nicht, dass Spalletti erst vor einer Woche verschwand? Am gleichen Tag unterzutauchen wäre etwas gar auffällig gewesen. Aber weshalb sollte Franz untertauchen? Das Geschäft mit illegalen Pillen kann ganz schön gefährlich sein. Und was ist mit den beiden Frauen? Die beiden Ex-Freundinnen der vermissten Geschäftspartner? So viele Zufälle gibt es nicht. Wenn das tatsächlich stimmt, dann lebt Franz noch. Das ist gut möglich. Vielleicht ging er nachts aus der Hütte und hat sich irgendwo versteckt und auf den Sonnenaufgang gewartet. Und danach ist er ins Tal marschiert. Wenn er seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat, dann muss er in ernsthaften Schwierigkeiten stecken. Daran ist sicher dieser Spalletti schuld, garantiert. In meinem Büro bestellte ich mir eine Pizza. Es dauerte fast eine Stunde, bis ein missgelaunter Kurier auftauchte und mir die falsche Pizza zum falschen Preis andrehen wollte. Als wir uns endlich geeinigt hatten, war die Pizza kalt und ich müde. Am nächsten Morgen trank ich zu der kalten Pizza 3 Tassen Kaffee. Danach fuhr ich noch einmal zur Studentin. Ich muss nicht mit Ihnen reden. Sie tun es aber trotzdem. Was ist mit Spalletti? Sie sagten, er ist auch verschwunden? Das scheint Sie mehr zu berühren als das, was mit Franz Ambühl geschah. Wie gut kennen Sie Federico Spalletti? Das geht Sie nichts an. Das sagen alle, die ein Verhältnis haben. Ich habe kein Verhältnis mit Federico. Ihre Augen werden feucht. Hat der Italiener Sie sitzen gelassen? Nadine darf nichts davon erfahren. Sie haben ihre beste Freundin betrogen. Die beiden haben sich schon getrennt, aber trotzdem, sie würde es nicht verstehen. Sie trafen sich mit ihm schon, als er noch mit Nadine Dicker zusammen war. Es kam einfach über uns. Wie ein Sturm. So ähnlich. Aber dann sagte er mir, dass es aus ist und seither habe ich nichts mehr von ihm gehört. Und jetzt sind ihre beiden Ex-Männer beide verschwunden. Federico hat eine Zweitwohnung in der Stadt. Das wusste nicht einmal Nadine. Wahrscheinlich hält er sich da auf. Er hat sich extra ein Liebesnest für sie gemietet. Die Wohnung benutzt er als Unterschlupf, wenn er Probleme mit Geschäftspartnern kriegt. Er handelt mit Anabolika und anderen Pillen. Darüber sage ich nichts. Das macht nichts. Wir fahren jetzt gemeinsam in die Zweitwohnung und besuchen ihn. Haben Sie einen Schlüssel zur Wohnung? Nein. Sagen Sie ihm, dass er mich kreuzweise kann. Ihre Augen sagten etwas anderes. Ich tippte die Adresse in mein Handy und machte mich auf den Weg. Das Haus war im Norden der Stadt und es sah baufällig aus. In der Straße wimmelte es von orientalisch angehauchten Restaurants, in denen man Wasserpfeife rauchen konnte. Im Treppenhaus traf ich auf eine ganz andere Pfeife. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Nachbarn reagieren nur noch, wenn es im Treppenhaus stinkt. Sind Sie deswegen hier? Hat Sie der Geruch von Verwesung hierher geführt? Federico Spalletti ist tot? Noch ist die Identität des Mannes nicht geklärt. Wir können aber mit Sicherheit sagen, dass er tot ist. Wir können auch sagen, dass er erschossen worden ist. Alles andere ist im Moment Spekulation. Dann spekulieren Sie mal schön. Spalletti wird seit einer Woche vermisst. Wahrscheinlich ist er genauso lange schon tot. Und Sie wissen, wer ihn getötet hat? Nein, aber ich weiß, wer ein tolles Alibi für die Tatzeit hatte. Raus mit der Sprache, Maloney! Franz Ambühl. Natürlich hat Ambühl ein Alibi. Er ist verschollen. Aber was hat das mit Spallettis Tod zu tun? Die beiden sind oder waren Geschäftspartner. Ambetti und Spalbühl? So ähnlich heißen sie. Der eine tot, der andere verschollen. Das ist ein äußerst komplexer Fall, Maloney. Wir werden der Sache nachgehen. Aber zuerst sichern wir Spuren und schreiben Protokolle. Die Pizza lag mir genauso schwer im Magen wie die Nachricht über Spallettis Ableben. Bevor ich meinen Klienten informierte, versuchte ich meinen Magen mit einem Whisky zu beruhigen. Im Fahrradladen herrschte gähnende Leere, was vermutlich auch dem miserablen Wetter geschuldet war. Mein Klient war damit beschäftigt, einige Preisschilder zu ändern. Als er vom Mord an Federico Spalletti erfuhr, schaute er mich mit düsterem Blick an. Was hat das zu bedeuten? Franz ist verschollen, sein Geschäftspartner ermordet. Gibt es einen Zusammenhang? Vielleicht sogar mehrere. Wurden die beiden bedroht und ist Franz deshalb untergetaucht? Das ist eine Variante. Und die andere? Er hat sich ein perfektes Alibi verschafft. Ein Alibi? Ja. Sie glauben nicht ernsthaft, dass Franz Spalletti ermordet hat? Die beiden haben mit illegalen Substanzen gehandelt. Das war Spalletti. Zuerst waren es nur Steroide, aber dann begann er auch Thai-Pillen und so Zeug zu importieren. Drogen. Und ihr Bruder wusste davon. Er erzählte mir, dass er damit aufhören wollte. Noch aber fehlte ihm ein größerer Betrag, um etwas Eigenes aufzubauen. Franz konnte noch nie gut mit Geld umgehen. Er hatte Schulden. Ja, auch bei mir, 30.000 Franken. Deshalb hatten Sie nichts dagegen einzuwenden, dass er mit Drogen handelt. Wir sind erwachsene Männer. Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht gutheiße. Aber was sollte ich tun? Meinen eigenen Bruder anzeigen? Haben Sie Spalletti getötet? Sind Sie verrückt, Maloney? Ich bezahle Sie und Sie werden unverschämt? Das gehört zu meinem Beruf. Privatdetektive werden ständig angelogen. Ich habe mit dem Tod von Spalletti nichts zu tun und ich hoffe, dass auch Franz nichts damit zu tun hat. Aber erwarten Sie nicht, dass ich mich umziehe und Trauerkleidung trage. Er bat mich erneut darum, seinen Bruder zu finden oder zumindest einen Kontakt herzustellen. Ich fuhr zurück in mein Büro. Auf der Treppe saß Achim Bleising, der auf seinem Smartphone herumdrückte. Obwohl ich ihn keines Blickes würdigte, folgte er mir. Mann, ich wurde abserviert, ohne auch nur einen Franken zu erhalten. Das ist in unserem Beruf so üblich. Deshalb bestehe ich auf einen saftigen Vorschuss, damit wenigstens die Spesen gedeckt sind. Wer war Ihr Auftraggeber? Spallettis Vater. Er sagt, dass nicht ich, sondern die Polizei seinen Sohn gefunden hat. Verdammter Mist! Niemand wusste etwas von dieser Zweitwohnung. Das stimmt nicht. Er empfing dort ab und zu seine Geliebte. Nadine Dicker? Nein, sie war die Betrogene. Ein heimliches Liebesnest. Kann man sich so etwas in dieser Stadt überhaupt noch leisten? Er hat es offenbar auch genutzt, um sich zu verstecken, wenn seine Geschäftspartner hinter ihm her waren. Er hat mit Pillen gedealt, das habe ich auch herausgefunden. Das mit den Nahrungsergänzungsmitteln, das war nur Tarnung. Können Sie mir einen Überbrückungskredit gewähren? So etwas kennt unser Eins nicht. Sie sind ein Geizhals. Habe ich Sie je im Stich gelassen? Sie sind mir bis jetzt immer auf die Nerven gegangen und beim letzten Mal haben Sie mein Türschloss ruiniert. Das hat mich 225 Franken gekostet. Möchten Sie die Quittung sehen? Ich brauche nur 300. Ich appelliere an Ihre Solidarität. Sie könnten für mich in die Berge fahren und nach den Überresten von Franz Ambühl suchen. Was? Ich soll eine Leiche suchen? Ich weiß nicht, ob er tot ist, aber wenn er es ist, dann liegt er irgendwo in der freien Natur. Für 300 kann ich mir keine Bergsteigerausrüstung kaufen. Die benötigen Sie nicht. Nur gutes Schuhwerk und eine gute Windjacke. Und wo soll ich mit der Suche beginnen? Bei der Hütte, in der die drei übernachtet haben. Gut, für 500 mache ich mich auf die Socken. Ich rief meinen Klienten an. Dieser war damit einverstanden, glaubte aber eher daran, dass sich sein Bruder in den Bergen versteckte, als dass er dort ums Leben gekommen war. Bei der Polizei versuchte man vergeblich, ein wenig Ordnung in die Ermittlungsergebnisse zu bringen. Üble Sache, Maloney. Spalletti soll sich in der Wohnung regelmäßig mit Frauen getroffen haben. Die Nachbarn haben mindestens 5 verschiedene Geliebte gesehen, teilweise auch gehört. Es gab sogar Beschwerden wegen hörbarer Ruhestörung. Es gibt eine Vielzahl von Verdächtigen. Eifersucht und Hass, Maloney, das sind die Geschwister von Liebe. Darüber haben Sie zweifellos ein Buch gelesen. Machen Sie sich nur über Bildung lustig, Maloney. Was ist mit der Waffe, mit der Spalletti ermordet wurde? Die gehörte ihm. Er ist mit seiner eigenen Waffe ermordet worden. Es gibt Menschen, die sind so unvorsichtig, dass sie Waffen ungesichert in der Wohnung herumliegen lassen. Wurde die Tür gewaltsam geöffnet? Nein, Spalletti hat seinen Mörder gekannt. Und ihm die Tür geöffnet? So sieht es aus, Maloney. Ja. In der Wohnung haben wir eine größere Menge an illegalen Substanzen sichergestellt. Es könnte sich um eine Abrechnung im Milieu handeln. Oder um die Tat einer eifersüchtigen Geliebten. Die Nachbarn haben sogar Fotos der Frauen gemacht. Seltsames Hobby, aber für uns ganz nützlich. Kann ich mir die Fotos mal anschauen? Ja, da. Das ist nichts für Sie dabei, Maloney. Die sind alle ziemlich jung und hübsch. Spalletti war ein gut aussehender Muskelkotz. Protz. Ja, kennen Sie eine der Frauen? Allerdings. Genau genommen sogar zwei. Die hier und die. Nicht schlecht, Maloney. Da müssen wir uns nur noch um die restlichen drei kümmern. Das ist nicht nötig. Ich denke, dass eine der beiden Spalletti getötet hat. Wie kommen Sie darauf? Sie sind beste Freundinnen. Und die haben beide etwas mit Spalletti gehabt? Ja. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Am Abend wartete ich zusammen mit den Polizisten in meinem Büro auf die beiden Freundinnen. Offenbar erhofften sie sich, Neuigkeiten über den Verbleib von Franz Ambühl zu erfahren und erschienen deshalb ohne Argwohn. Was ist mit Franz? Hat man ihn gefunden? Wer ist das? Er sieht aus wie ein Bestatter. Ich bestatte niemanden, aber ich verhafte sie beide auf der Stelle. Nicht so schnell. Ihr Kreislauf ist sich dieses Tempo nicht gewohnt. Mein Kreislauf sagt mir, dass ich in einer Stunde Raclette esse, zu Hause mit meiner Frau. Ich verstehe nicht, was das soll. Sie haben keine Neuigkeiten über Franz? Wir haben Neuigkeiten über Spalletti und seine 5 Geliebten. Was für 5 Geliebte? Ach, tu nicht so scheinheilig. Das kann dir doch jetzt egal sein. War es ihr aber nicht. Spalletti hatte zwar Schluss mit ihr gemacht, aber das hinderte den Don Juan nicht daran, sie weiterhin für wilde Stunden zu treffen. Du warst immer noch mit ihm zusammen? Er hat mich geliebt. Du warst für ihn nur ein bisschen Ablenkung. Wenn du wüsstest, was er mir über dich erzählt hat. Sie will mich nur provozieren. Schön ruhig bleiben die jungen Damen. Sonst rufen wir die anderen 3 Geliebten auch noch dazu. Da müsst ihr aber ein größeres Büro mieten, Maloney. Es gibt keine anderen 3 Geliebten. Und ob es sie gibt? Die Nachbarn haben alle Frauen fotografiert, die regelmäßig in Spallettis Wohnung waren. Ein Foto ist besonders interessant. Es entstand vor einer Woche. Es regnete in Strömen, aber auf dem Foto trägt die junge Frau eine große Sonnenbrille. Das Gesicht erkennt man trotzdem. Dieses Foto haben Sie mir vorenthalten. Mit gutem Grund. Nicht wahr, Frau Dicker? Du hast Federico getötet? Ach, das ist doch nur ein Trick, den kenne ich aus dem Fernsehen. Wir sind doch hier nicht im Fernsehen, Frau Dicker. Maloney würde man nicht einmal als Wetterfrosch anstellen. Sie haben Spalletti zur Rede gestellt und dabei ist es zu einem Streit gekommen. Lag die Waffe einfach so rum? Er wollte mich erschießen, aber ich bin ihm zuvorgekommen. Spalletti war stark und wog mindestens 90 Kilo. Sie behaupten, dass Sie mit ihm gekämpft haben. Du hast ihn erschossen? Das fasse ich nicht. Und was ist mit Franz Ambühl? Haben Sie den auch aus dem Weg geräumt? Nein, Franz hat in der Hütte wahrscheinlich einige Pillen geschluckt und ist euphorisiert in den Tod marschiert. Er ging einfach weg. Das ist die Wahrheit. Das interessiert uns jetzt nicht. Weitere Todesfälle klären wir, nachdem das Raclette verlaut wurde. Frau Dicker, Sie sind verhaftet, auf der Stelle. Sie können sich um die andere junge Dame kümmern, Maloney. Das tat ich dann auch. Wir gingen gemeinsam essen. Dort wurde ich durch einen Anruf aus den Bergen gestört. Mein Kollege Achim Bleising war ausgerutscht und hatte sich den Knöchel verstaucht und sein Smartphone verloren. Er fand es neben der Leiche von Franz Ambühl, die unter einem Felsvorsprung lag. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Sturmwarnung.